I talk about the good times. I talk about the good times. Good times. To those who know the deal. Know the deal. I talk about the hard times. Balance it in my rhyme. And that's where I find my inspiration. Weiß es heute noch genauso. Anfang 90 fand ich raus. Rap ist der Sound, das Zeug, was ich brauch hatte. Feuchte Hände hab ich neue gekauft. Treu Platten gesammelt, hab mir das Zeug nie gesaugt. Es gab kein Netz, die heute meist mau. Die erste Quelle Black Tracks und ein Freund nahm es auf. Alle zwei Wochen hab die Tapes hier noch schau. Hab gefeiert ohne Ende, doch kein Freund tat das auch. Egal, ich folgte weiter meinem Bauch. Ich blieb dabei, ich wollte mehr von diesem Zeug, ich war halt drauf. Es war die Zeit, Rap auf Deutsch kam grad auf. Hamburg für mich war's für dicke Zeug, das MV. Ich war halt Fan und überzeugt wie im Rausch. Ich war auf jeder Jam, sollte Träumer einen Applaus. Die Meute flippte aus, ich war dabei. Wie das Zeugnis meiner Zeit, ich haus heute für euch raus. Die Zeit verflog wie Träume in einem Rausch. Mittlerweile war es nur sechs, saß bei Freunden zu Haus. Es war bei Jabba und oi, haut es raus. Hat die Texte fett gerappt, auf einmal wollte ich das auch. Hab das Zeug hier gekauft. Neues Mic, neue Boxen, ja stimmt man, ich nehm heute bei mir auf. Ich mach Dampf und das Feuer hört nie auf. Fing mit 29 an, hörst mit 19 wieder auf. I talk about the good times, good times, good times. To those who know the deal, know the deal, know the deal. I talk about the hard times. These words are heartfelt, heartfelt. I talk about the good times, good times, good times. To those who know the deal, know the deal, know the deal. I talk about the